Befreiung von deinen Sündketten widerfährt dir nach deinem Glauben. Was du geglaubt hast, das geschieht dir, nicht mehr und nicht weniger. Glaubst du, dass dem, der den Namen Jesus anruft, Rettung und Hilfe widerfährt, dass Gott eiserne Riegel und eherne Ketten unserer Bindungen löst? Eines Tages wirst du es erleben. Darum glaube und singe mit.